Erster für den Musikmeister. Ein Lied von David. Zweiter, wie lange, Jahwe, wirst du mich vergessen? Wie lange wirst du dein Gesicht vor mir verbergen? Dritter, wie lange werde ich traurig sein? Mein Herz ist jeden Tag voll Kummer. Wie lange wird mein Feind über mich siegen? Vierter, sieh mich an und höre mich, Jahwe, mein Gott. Gib meinen Augen Licht, damit ich nicht sterbe. Fünfter, ich will nicht, dass mein Feind sagt, ich habe ihn besiegt. Meine Gegner sollen sich nicht freuen, wenn ich falle. Sechster, ich aber vertraue auf deine Güte. Mein Herz freut sich über deine Hilfe. Ich will Jahwe loben, denn er hat mir Gutes getan.